Lektion 7, Übung E, B, Beispiel. Kommt er morgen? Wer weiß, ob er morgen kommt? Wer weiß, ob er morgen kommt? Wer weiß, ob er morgen kommt? Bitte beginnen Sie. Kommt er morgen? Wer weiß, ob er morgen kommt? Macht sie ihre Hausaufgaben? Wer weiß, ob sie ihre Hausaufgaben macht? Dauert das lange? Wer weiß, ob das lange dauert? Ist das zu teuer? Wer weiß, ob das zu teuer ist? Arbeitet er als Praktikant? Wer weiß, ob er als Praktikant arbeitet? Wohnt sie in Dresden? Wer weiß, ob sie in Dresden wohnt? Hat sie das vergessen? Wer weiß, ob sie das vergessen hat? Danke.